zu hoch. Muss dann immer alles perfekt sein. Baby, perfekt sein muss es nicht. Muss dann immer alles perfekt sein. Gehört perfekt sein bei dir zur Pflicht. Perfekt ist ein Diktat. Perfekt ist maximal diese Platte hier. Perfekt ist vielleicht noch unser Staat. Perfekt ist etwas, das unsere Liebe hemmt. Perfekt ist ein Meer voller Kotze, das das Ufer unserer Liebe überschwemmt. Muss dann alles perfekt sein? Ich glaube, das hier ist der Beweis. Es muss nicht immer alles perfekt sein. Hör dir mal an, dieses Lied klingt doch voll Scheiß. Perfekt auf jeden Fall klingt es ganz sicher nicht. Oh Baby, küss mich und ignoriere den Mundgeruch, den ich habe, denn perfekt ist auch der nicht. Na egal, obwohl doch, für Mundgeruch wiederum ist der ziemlich perfekt, korrekt und er schmeckt. Nach Döner mit Soße. Apropos Döner mit Soße. Jetzt haben wir hier die Gitarren. Schoße. Aua. Aua. Aua. Ich schütte jetzt hier mal ab. Ich bitte um einen Fadeout und möchte mich entschuldigen. Fällt mal weg. Tschüss, Leute. Wir sehen uns beim nächsten perfekten Lied. Euer Bela. So richten. Perfekt sein ist nicht gut. Perfekt sein nimmt uns den Mut. Perfekt sein sind andere, andere können perfekt sein, aber wir nicht. Weil wir sind ganz perfekt im Unperfektsein. Ja, wir sind ganz perfekt im Unperfektsein. Ja, wir sind ganz perfekt im Unperfektsein. Sind wir ganz perfekt. Oh yeah. Da verließ mich meine ansonsten sehr perfekte Fantasie. Ja, war gut, oder?